Am 24. Juni gab der Leiter der USA-Abteilung des Außenministeriums der TVRK dem Leiter der Pyongyang-Zweigstelle der amerikanischen Nachrichtenagentur AP, der dies zu Besuch in der TVRK aufhält, ein Interview über die gegenwärtige Lage der koreanischen Halbinsel und die TVRK-USA-Beziehungen. Der Abteilungsleiter des TVRK-Außenministeriums beantwortete die Fragen über die gegenwärtige Lage der koreanischen Halbinsel und verurteilte dabei die USA aufs Schärfste, die zurzeit ihr strategisches Vermögen einschließlich des Atom-U-Boots Mississippi und des Verbandes vom strategischen Bomber B-52H in Südkorea einsetzen und durch die Übungen für nukleare Präventivschläge gegen die TVRK die Lage der koreanischen Halbinsel verschlechtern. Dann erklärte er den prinzipienfesten Standpunkt der TVRK, dass sie angesichts der verstärkten Aggressionsmachenschaften und Drohungen seitens der USA und ihrer Anhänger weitere Maßnahmen zur Verstärkung ihrer auf die Selbstverteidigung gerichteten nuklearen Abschreckungskraft wie Atomversuch und Raketenstart ergreifen würde. In Bezug auf den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete der TVRK Fassung 10 meinte er, es sei der Standpunkt der TVRK, dass sie sich mächtige Angriffsmittel, die die Feinde ständig bedrohen können, aneignen solle, um vor der ständigen Drohung der feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, die Sicherheit des Vaterlandes und des Volkes zuverlässig zu schützen. Der koreanische Beamte erwähnte auch die Frage über die Verbesserung der TVRK-USA-Beziehungen. Er hob hervor, auf dem 7. Parteitag der PDRK habe Genosse Kim Jong-un betont, dass die USA die strategische Stellung der TVRK an der vordersten Reihe der Atommächte und die Lageentwicklung richtig einsehen, auf ihre anachronistische feindselige Politik gegenüber der TVRK verzichten, das Waffenstillstandsabkommen durch ein Friedensabkommen ersetzen und ihre Aggressionstruppen und Kriegsrüstungen aus Südkorea abziehen sollten. Die TVRK sei bereit, die Beziehungen zu den Ländern, die die Souveränität der TVRK achten und diese freundlich gesinnt seien, zu verbessern und zu normalisieren, auch wenn sie in der Vergangenheit feindliche Beziehungen zur TVRK gehabt hätten.